Radio Fest. Sonntagsgedanken. Heute mit Christiane Müllender. Guten Morgen. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und die Erde war wüst und leer und Finsternis lag auf der Tiefe. Und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. So berichtet uns die Bibel auf der allerersten Seite. Und am Ende der Schöpfungserzählung erfahren wir: Und Gott sah alles an, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Zu diesem wunderbaren Schöpfungswerk gehören die Erde und der Himmel, Wasser und Festland, Pflanzen, Tiere und nicht zuletzt der Mensch. Und dann schaut ein nachdenklicher Gott auf sein Werk und ist mit sich und dem Ergebnis zufrieden. Alles ist sehr gut. Astronauten, die unseren Planeten vom All aus betrachten können, sind als nüchterne Naturwissenschaftler oft tief berührt von diesem Anblick unserer Mutter Erde. In der unendlichen Größe und Dunkelheit des Alls erscheint unser blauer Planet wie eine Rettungsstation. Hier ist frisches, trinkbares Wasser, Luft zum Atmen, Nahrung zur Stärkung und Leben in vielerlei Form. Blicken wir auf die letzten 100 bis 200 Jahre Menschheitsgeschichte, so ist das zeitlich gesehen ein winziger Zeitraum und dennoch voller dynamischer Aktivitäten des Menschen. Gott schaut immer noch auf seine Schöpfung, aber seit der Mensch ihm so sehr ins Handwerk pfuscht, kann er nur noch den Kopf schütteln. Mit dem Flugzeug oder der Bahn, mit dem Auto, im Schiff oder auf dem Fahrrad machen sich in diesen Wochen viele Menschen auf die Suche nach den liebenswerten Flecken der Erde, die noch wunderbar Urlaub und Erholung bieten. Dabei übersehen wir ganz gerne, dass unsere Erde an manchen Stellen bereits deutlich vermüllt, trostlos, zu betoniert und eingezäunt ist. Längst nicht mehr jedem steht die Rettungsstation zur Verfügung. Ein herzliches Dankeschön gilt daher heute einmal all denjenigen, die im Kleinen und im Großen Ideen und Durchhaltevermögen haben, dieser Welt Gutes zu tun. Vielleicht durch behutsames Reisen, gedrosselten Fleischkonsum, weniger Müllproduktion, Recycling von Haushaltsgegenständen, Weitergabe und Teilen von Besitz, Leben in Achtsamkeit und Behutsamkeit sich selbst, den anderen und der Umwelt gegenüber. Ich bin sicher, an einer solchen Stelle schaut Gott aufmerksam hin, lächelt und denkt sich im Stillen wirklich sehr gut. Das waren Sonntagsgedanken mit Christiane Müllender, Predikantin aus Haltern am See. Radio Fest, Sonntagsgedanken, 100% von hier.